Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 64. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Im heutigen Textabschnitt widmet Friedell sich grundsätzlichen Betrachtungen zur Ursache und Entstehung von Revolutionen. Sendungsgast ist diesmal der durch langjährige aktive Beobachtung umstürzlerischer Umtriebe aller Art zum Kenner gereifte Gerhard Kettler. Wenn wir der gegenwärtigen europäischen Revolution ratlos gegenüberstehen, so können wir uns wenigstens damit trösten, dass die französische von den Zeitgenossen ebenfalls nicht kapiert wurde, auch von den Gescheitesten nicht. Keiner hörte ihr heranrollen, keiner spürte ihr unterirdisches Zittern. Friedrich der Große starb ganz kurz vor ihrem Ausbruch und sah sie nicht. Der berühmte Reisende Arthur Young, der eine Reihe der vorzüglichsten Beobachtungen über Frankreich und die Franzosen niedergelegt hat, verlässt Paris kurze Zeit nach der Einberufung der Reichsstände, spricht aber die Vermutung aus, dass die bevorstehende Umwälzung die Vorrechte des Adels und der Geistlichkeit vermehren werde. Wieland gibt im deutschen Merkur der Hoffnung Ausdruck, dass etwa am Schluss des 19. Jahrhunderts manches zur Wirklichkeit gediehen sein werde, was am Schluss des 18. mit gelindesten Namen als Träume eines radotierenden Weltbürgers bezeichnet werden könnte. Wir haben gehört, wie idyllisch sich Voltaire die erhoffte Reform aller Zustände vorstellte. Auch Rousseau dachte keineswegs an gewaltsamen Umsturz. Bei der Beantwortung unserer Frage müssen wir, glaube ich, vor allem folgenden Grundsatz festhalten, der sich fast zu einem Axiom für jegliche Geschichtsforschung erheben lässt. Wann ein bedeutendes historisches Ereignis begonnen hat, lässt sich fast niemals mit voller Genauigkeit feststellen. Hingegen weiß man immer ziemlich sicher, wann es nicht begonnen hat. Zu dem Zeitpunkt nämlich, den die Geschichte dafür ansetzt. So ist es zum Beispiel vollkommen ausgemacht, dass der Dreißigjährige Krieg nicht 1618, der Weltkrieg nicht 1914, die Reformation nicht 1517 ihren Anfang genommen hat, der Fenstersturz zu Prag, die Ermordung des österreichischen Thronfolgers, der Thesenanschlag in Wittenberg hatten in diesen drei Fällen ungefähr dieselbe Bedeutung, die die Lösung des Sperrhakens für eine arretierte Maschine, ein heftiger Stoß für ein Fass Nitroglycerin, die Öffnung des Ventils für eine Lokomotive hat. Ein Eisenbahnzug erhält sich stundenlang in schnellster Fahrt, bringt große Lasten an Menschen und Gütern in ganz andere, weit entfernte Orte. Die wahre Ursache dieser bedeutenden Kraftleistung kann unmöglich darin zu suchen sein, dass aus einer Öffnung ein wenig Dampf ausströmt. Gleichwohl besteht aber ein ganz eigentümlicher Kausalzusammenhang. Die Öffnung des Ventils ist die einzige Möglichkeit, alle die komplizierten und weitreichenden Bewegungen, die nun folgen, in Gang zu bringen. Mit anderen Worten, die Lokomotive hat eine ganz bestimmte Struktur und diese Struktur bewirkt, dass der Mechanismus der Lokomotive nur auf eine ganz bestimmte Form der Auslösung reagiert. Und ebenso haben Revolutionen auch ihr fast immer gleichbleibendes, nur wenig variierendes Auslösungsschema. Dieses Schema ist ziemlich einfach, nämlich zweigliedrig. Eine Revolution entsteht, wenn das Militär versagt, und das Militär versagt, wenn das Volk nichts zu essen hat. Dies ist, ohne alle Ideologie gesprochen, die unmittelbare Ursache fast aller Revolutionen. Demokratie und Freiheit. In den Schulbüchern wird allerdings zumeist unstillbarer Freiheitsdurst des Volkes als Ursache der großen Umwälzungen angegeben. Dies ist aber sicher von allen falschen Gründen, die man wählen könnte, der falscheste. Das Volk will niemals die Freiheit, Erstens, weil es gar keinen Begriff von ihr hat und zweitens, weil es mit ihr gar nichts anzufangen wüsste. Die Freiheit hat nämlich nur für zwei Klassen von Menschen einen Wert, für die sogenannten privilegierten Stände und für den Philosophen. Die Ersteren haben sich das Talent, Freiheit angenehm oder nutzbringend zu verwenden, durch ein generationenlanges Training mühsam erworben. Der Letztere hingegen hat die Freiheit immer und überall, in jeder Lebenslage und unter jeder Regierungsform. Die große Majorität der Menschheit jedoch, die weder durch Züchtung noch durch Philosophie in den Stand gesetzt ist, frei zu sein, würde der trostlosesten Langeweile verfallen, wenn sie nicht durch 1000 Zwangsmaßregeln von sich selbst und ihrer inneren Leere abgelenkt würde. Man gebe einem Hafenarbeiter, einem Kommiss, einem Turnlehrer oder einem Briefträger die volle Verfügung über seine Zeit und seine Person und er wird trübsinnig oder zum Schurken werden. Und was noch viel wichtiger ist, man vergisst zumeist, dass die sogenannte freiheitlichere Regierungsform fast immer das einzelne Individuum unfreier macht. Unter dem Absolutismus des 17. und 18. Jahrhunderts war der Bürger zu nahezu vollständiger Nullität verurteilt. Hingegen spielte sich sein Privatleben in einer Behaglichkeit, Friedlichkeit und Unbehelligtheit ab, von der wir uns heute kaum mehr einen Begriff machen können. Unter der konstitutionellen Monarchie des 19. Jahrhunderts bekam er politische Rechte, aber zugleich die allgemeine Wehrpflicht. Diese ist aber ganz zweifellos eine weit größere Sklaverei als irgendein Despotismus der früheren Zeit. Denn es gibt wohl kaum ein empfindlicheres Attentat auf die persönliche Freiheit als die Zumutung, sich 3 Jahre lang den Befehlen von Personen zu fügen, die mit dem Verfügungsrecht und den Disziplinarmitteln von Kerkermeistern ausgerüstet sind und auch während der folgenden Jahre immer wieder einige Wochen lang eine ungewohnte und aufreibende Zwangsarbeit zu leisten. Aber auch die konstitutionelle Monarchie pflegt im Laufe der Dinge noch freieren Staatsformen Platz zu machen. Der Tyrann wird völlig abgeschafft und das Volk herrscht souverän. Dies hat jedoch fast immer zur Folge, dass das Leben, das bisher nur während der Militärzeit Zuchthauscharakter trug, nun in seiner Gänze zwangsläufig wird. Eine freie Volksregierung mischt sich allerdings in alles. Sie bemisst die Zahl der Quadratmeter, die der Mensch bewohnen und die Zahl der Bohnenkörner, die er verkochen darf. Sie kontrolliert seinen Lichtverbrauch, seinen Stiefelbedarf, seine Fortbewegungsart und, wenn irgend möglich, auch seine Fortpflanzung. Sie hat das eingestandene oder uneingestandene Ideal, aus der menschlichen Gesellschaft ein Internat zu machen. Den schlagendsten Beweis liefert gerade die Jakobinerherrschaft. Keine Staatsform kann so viele Torheiten und Gewaltsamkeiten begehen wie die demokratische, denn nur sie hat die organische Überzeugung von ihrer Unfehlbarkeit, Heiligkeit und unbedingten Legitimität. Selbst der absoluteste Monarchismus hat hunderterlei Hemmungen. Im persönlichen Verantwortlichkeitsbewusstsein des Regenten, das unter der Demokratie immer auf den unfassbaren Volkswillen abgeschoben wird, in der Hofklique, der Kirche, den Ratgebern und Ministern, der Nebenregierung, die sich unvermeidlich um jeden Potentaten ankristallisiert. Zudem wirkt in jedem Einzelherrscher die Furcht vor der theoretisch stets möglichen Absetzung. Aber die Regierung des souveränen Volks ist durch einen perfiden Zirkelschluss vor jeder Selbstbeschränkung geschützt, denn sie ist im Recht, weil sie der Kollektivwille ist und sie ist der Kollektivwille, weil sie im Recht ist. Wenn das Volk auch sehr wenig Empfindung für Freiheit hat, so besitzt es doch sehr viel Empfindung für Unrecht. Es genügt daher, wie wir ergänzend hinzufügen müssen, für den Ausbruch einer Revolution keineswegs, dass es nichts zu essen hat. Es muss auch die Empfindung haben, dass es anders sein könnte. Kurz, zu jeder Revolution gehört, um sie komplett zu machen, ein Gedanke oder vielmehr, da die Masse ja eigentlich Gedanken nicht zu fassen vermag, das, was Meininger eine Henide genannt hat. Das dumpfe, noch unartikulierte, mehr ahnungsmäßige Gefühl von einem Sachverhalt, das, etwa wie eine breite Porte oder Franse, halb unbewusst gewisse Eindrücke begleitet. Im Volk verbreitet sich also allemal vor einer Revolution eine Art Gedankenfranse von einer großen Ungerechtigkeit. einer Missproportion und generellen Ungleichung in der Verteilung der gesellschaftlichen Lasten und Rechte. Diese Welle kann Jahre, ja Jahrhunderte lang unterirdisch bleiben, aber kein Politiker soll darum glauben, sie werden nicht eines Tages dennoch an die Oberfläche brechen. Auch im geistigen und moralischen Leben gibt es so etwas wie eine Erhaltung der Energie. Nichts geht verloren in unserem sittlichen Kosmos und kleine, fast unsichtbare Unrechtmäßigkeiten summieren sich gleich den mikroskopischen Kieselschalen zu ungeheuren Riffen und Bergen, die das Antlitz der Erde verändern. Die Bourbonen waren ganz allmählich aus glänzenden Heldenkönigen glänzende Nichtstuer geworden, indem sie auf Kosten von Millionen gedrückter, freudloser, unterernährter Arbeitstiere aus ihrem Hof ein vergoldetes, gläsernes Treibhaus gemacht hatten, das lediglich der Kultur einiger nutzloser, verkünstelter Luxuspflanzen diente. Das Volk schien das ganz in der Ordnung zu finden, aber eines Tages gab es einen ungeheuren Ruck und das kostbare Glashaus zersplitterte in 1000 Stücke. Die Habsburger hatten mitten in Europa jahrhundertelang eine Herrschaft aufrechterhalten, die an Willkür, Egoismus und Beschränktheit keinerlei Vorbild in der bisherigen Geschichte hatte und auf dem ebenso einfachen wie bequemen Grundsatz aufgebaut war, dass die einzige göttliche Bestimmung der Völker darin bestehe, regiert zu werden. Jahrhundertelang billigten die Völker scheinbar diesen Grundsatz, bis sie eines Tages einstimmig erklärten, er sei vollkommen falsch und unerträglich und kein göttlicher, sondern ein ganz infernalischer Grundsatz. Und so kann man denn sehr wohl sagen, eine jede Revolution hat ihre Geburtsstunde in dem Augenblick, wo irgendein öffentliches Unrecht in irgendeiner menschlichen Seele sich in Erkenntnis verwandelt. Dieser erste Lichtstrahl verbreitet sich mit derselben Sicherheit und Unwiderstehlichkeit wie jedes andere irdische Licht, wenn auch mit viel geringerer Geschwindigkeit. Und so trägt denn auch jede Revolution in sich den Keim zur Gegenrevolution, wenn sie von der Bahn der Gerechtigkeit abirrt. Das tut sie aber immer. Erst in dem Augenblick, wo die Menschen einsehen werden, dass das beste Geschäft, das sie auf Erden machen können, die Achtung vor den Interessen aller anderen Menschen ist, auf allen Lebensgebieten, öffentlichen wie privaten, geistigen wie praktischen, erst dann wird so etwas wie eine stabile Gesellschaftsform möglich sein. Ob diese dann nach rechts oder nach links orientiert, absolutistisch oder spartakistisch ist, wird ungefähr ebenso wichtig sein wie die Kopfbedeckungen und Essbestecke, deren sich die Menschen unter ihnen bedienen werden. Lieber Gerhard, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Also vor dieser Frage habe ich mich ja am meisten gefürchtet, weil sie relativ klar mit Nein zu beantworten ist. Also ich habe mich mit Friedell überhaupt nicht beschäftigt. Und insofern fehlt mir jeder Bezug. Dieser Text war also deine erste Begegnung? Ja, mit Ausnahme von einigen Sendungen, die ich gerade aus der Reihe gehört habe. Allerdings auch so immer wieder was, sodass ich nicht wirklich dazu das Sinn erfassend dann zusammenstoppeln konnte, sondern halt immer irgendwelche Fragmente und Gespräche drüber. Wenn du dir dieses Fragment, das du heute gelesen hast, ansiehst, was fällt dir ein dazu? Naja, es kommt immer wieder so ein bisschen so der Widerspruch von mir irgendwie drauf. Also einerseits so quasi eine der Grundaussagen, die ich da irgendwie so rauslese, es lässt sich nicht wirklich sagen, wann eine Revolution ausbricht. Die kommt und dann ist sie da und man weiß nicht wirklich warum und unter ähnlichen Bedingungen dann wiederum auch nicht. Das ist etwas, was ich jetzt im Zusammenhang mit Beobachtung des politischen Geschehens und Widerstandsbereitschaft der Leute hier und heute durchaus auch so sehe. Also Situationen, wenn man denkt, na jetzt werden doch die Leute aufstehen und was machen, gibt es und in Wirklichkeit passiert gar nichts. Und dann, wenn ich überhaupt nicht daran denken würde, dass etwas ist, plötzlich entstehen Protestbewegungen. Und ja, immer dann, glaube ich, wirklich, wenn man am wenigsten denkt, dass es jetzt so weit ist und es auch nicht jetzt irgendwelche Gesetzmäßigkeiten daraus irgendwie so ablesbar sind, auf die man irgendwie Rücksicht nehmen könnte und wo man vielleicht darauf hinarbeiten kann. Also gerade irgendwie dann, wenn einige besonders bemüht sind, jetzt irgendwie eine Protestbewegung aufzubauen, dann scheitert das oft am gründlichsten wären es dann, wenn eben man gar nicht damit rechnet, plötzlich da wirklich was von unten herauf zu brodeln beginnt. Und das lese ich da jetzt irgendwie schon auch raus, was ich irgendwie nicht so teilen kann, also wo ich irgendwie so gedacht habe, dass es keinen Wunsch auf Freiheit gibt, dass das so ein ganz abstrakter, nicht spürbarer Begriff ist. Das glaube ich so irgendwie nicht. Also dass es eben schon sehr wohl spürbar ist, auch in Unfreiheit so zu leben, im Sinn von auch nicht das verwirklichen zu können, was ich eigentlich möchte. Also nicht das Leben führen zu können, das ich möchte. Das ist selbstverständlich, würde ich sagen, am stärksten dann eingeschränkt, wenn ich nichts zu essen habe und irgendwie darum kämpfen muss, irgendwie überleben zu können. Und dann ist, glaube ich, wirklich der Antrieb auch zu einer Revolution am größten, wenn man wirklich dann eben nichts mehr zu verlieren hat, außer die Ketten. Aber ich glaube schon, dass es eben auch eine Unzufriedenheit mit einer Situation geben kann, die einen dazu treibt, aufzustehen und was dagegen zu tun. Das kann auch, und damit, da gehe ich wieder mit dem Text d'accord, einfach so ein Ungerechtigkeitsempfinden sein irgendwie, was das Ganze auch irgendwie wiederum gefährlich macht, wenn diese ständigen Vergleiche da oft in den politischen Diskurs eingebracht werden, wer wovon auch immer da jetzt profitiert, auf unsere Kosten lebt, was immerhin, ja, also was ein wichtiger Bestandteil auch des rassistischen Diskurses hier ist, in dem behauptet wird, dass wir da, also sicher, also einerseits Flüchtlinge versorgen müssen oder irgendwie andere Staaten retten müssen, was im, ich weiß nicht, wie aktuell das jetzt ist, im 8. reichsten Staat der Erde oder so in der Größenordnung, ich eine sehr absurde Argumentation finde. Wenn ich jetzt eben quasi auch in einem Land lebe, das eben sehr wohl auf Kosten eines Großteils der restlichen Weltbevölkerung lebt, aus ausgebeuteten Ländern aufgrund dieses gesamten Wirtschaftssystems, aufgrund dessen, dass einfach der Reichtum, der hier besteht, nur aus Ausbeutung und Abschottung basiert, dass billig in den Kauf genommen wird, dass das unzählige tausende Todesopfer fordert, also jetzt allein schon diese Abwehr der Flüchtlinge, in der es jährlich tausende Tote gibt, die einfach so zur Kenntnis genommen werden oder über die man einfach nicht spricht. Also man kann über, was weiß ich jetzt, in diesem ganzen System Auseinandersetzungen im Kalten Krieg, in dem man Tote an der Berliner Mauer beispielsweise irgendwie schön zählen konnte, die während der ganzen Zeitraum des Bestehens der Berliner Mauer ein paar hundert gewesen sind, was ich jetzt überhaupt nicht verharmlosen möchte. Jeder einzelne Mensch, der getötet wird aufgrund jetzt auch einer politischen Auseinandersetzung oder einer Abschottung oder was auch immer, ist eine Tote zu viel. Aber darüber wird, dem wird sehr oft gedacht, aber den Toten an den EU-Außengrenzen, die Alltag geworden sind. Und ich glaube, bis Beginn dieses Sommers sind zum Beispiel, hat mal die Plattform 20.000 Frauen jetzt ausgerechnet, sind 1.600 Menschen im Mittelmeer ertrunken, die nach Europa kommen wollten. Es sind in den letzten 20 Jahren, glaube ich, bewegt sich das also auf jeden Fall in Dimensionen von zigtausenden Toten einfach an den Grenzen. Nur damit wir halt diesen Lebensstil eben auch aufrechterhalten können, der da besteht und der da eben auf der Ausbeutung und der Ausgrenzung halt eben basiert. Und damit habe ich mich jetzt argumentativ komplett eigentlich vom Thema Revolution entfernt, glaube ich. Aber es ist eben das, ja, dieses Erhalten von Lebensstil, dieses Aufbauen auf Ungerechtigkeitsgefühlen, die zum Teil konstruiert sind, die zum Teil auch falsch instrumentalisiert werden, zum Beispiel im rassistischen Diskurs, während man den Kampf um Gerechtigkeit und Überleben anderen wiederum aberkennt. Ja, gewissermaßen befinden sich ja einige Länder in Europa bereits am Weg zu Revolutionen, hat man den Eindruck? Also von Revolutionen sind wir, glaube ich, sehr weit weg. Ich würde auch das, was in vielen arabischen Ländern passiert, nicht jetzt als Revolution begreifen. Beispielsweise in Ägypten wird jetzt auch sehr deutlich, dass das ein Ansatz war, eine revolutionäre Bewegung, die allerdings sehr rasch dann in geordnete Bahnen gedrängt wurde. Und jetzt haben sie die Situation, eben, dass das Militär die Macht quasi übernommen hat oder wieder hat und dass die, die eigentlich jetzt für eine andere, für eine freiere, für eine gerechtere Gesellschaft eingetreten sind, jetzt wieder versuchen müssen, diese revolutionäre Bewegung fortzusetzen, um zumindest Teile von dem durchsetzen zu können, was damals versprochen wurde, damit sie halt wieder alle brav nach Hause gehen. Also im Prinzip, es ist halt ein Herrscher zum Abdanken gebracht worden. Eine Machtklick hat die Herrschaft übernommen, die eigentlich vorher auch schon zu den mächtigsten Gruppen gehört hat. Und das ist aus irgendeinem Grund, damals hat das aber dennoch so ausgesehen, als ob das jetzt ein Schritt in die richtige Richtung wäre. Und jetzt schaut es immer weniger danach aus. Und jetzt viele andere dieser Revolutionen in Libyen beispielsweise, wo es dann irgendwie hieß, ja, jetzt braucht es nur so ein bisschen Unterstützung Europas und dann kommen eben da die Freiheitskämpfenden durch und schaffen es, Gaddafi abzusetzen, schaffen es irgendwie eine freiere Gesellschaft aufzubauen, was einerseits sich so mal nicht bewahrheitet hat. Im Prinzip hatten wir jetzt also quasi einen Bürgerinnenkrieg mit europäischer oder mit NATO-Beteiligung und was da dann irgendwie rauskommen kann und wer dann an die Macht kommen würde, das ist, glaube ich, also auch völlig unklar und was für eine Gesellschaftsform dann dort Platz greifen würde. Auf jeden Fall kann man schon mal feststellen, also dass es eben sehr viele Opfer auch unter der Zivilbevölkerung gibt, dass sehr klar auch hier wieder die, die ohnehin schon am wenigsten hatten, am wenigsten Rechte, am wenigsten materielle Grundlage, Gastarbeiterinnen aus anderen afrikanischen Ländern, Flüchtlinge, die über Libyen versucht haben, den Weg in die Freiheit zu finden oder einen Weg in Richtung Europa zu suchen, dass die dann völlig zwischen die Fronten geraten sind, dass die von Anti-Gaddafi-Gruppen als Verräterinnen angegriffen, gefoltert, getötet wurden. Jedenfalls eine Situation, die, glaube ich, halt auch sehr verfahren ist und dessen revolutionäres Potenzial ich da jetzt irgendwie so jetzt auch nicht ausmache. Ich sage jetzt, ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, also ich möchte jetzt auch nicht eine Position für Gaddafi einnehmen, sondern ich würde nur sagen, dass das alles viel weniger klar ist, als es am Anfang auf jeden Fall dargestellt wurde und dass das eben eine sehr komplizierte Konstellation ist und dass relativ unklar ist, auch in welche Richtung das gehen wird und dass es sehr fatal meines Erachtens ist, hier jetzt auch Partei zu ergreifen und ich der NATO da eben schon auch unterstelle, da in erster Linie mal zu versuchen, eigene Interessen zu vertreten, die da halt in einen relativ befriedeten arabischen Raum gehen würde und da halt irgendwie auch die westliche Einflusssphäre irgendwie zu sichern. Ob das auch so gelingt, würde ich auch mal in Frage stellen. Ob es wünschenswert ist, würde ich ebenfalls in Frage stellen. Aber ich habe auch absolut keine Lösungsvorschläge. Also ich denke mal, das ist eine komplizierte Situation, aber ich würde es nicht als eine revolutionäre sehen. Zurück auf den Kontinent, blieb noch Griechenland. Es ist, würde ich mal sagen, eine Protestbewegung, die da entsteht, die da jetzt ja auch in verschiedene Richtungen geht. Also es gab ja da auch pogromhafte Ausschreitungen gegenüber Migrantinnen, wo man halt wieder welche gefunden hat, auf die man die Schuld für alles Mögliche schieben konnte. Es gibt Widerstand gegenüber diesen Einsparungen, mit denen man ein Wirtschaftssystem retten will auf Kosten von Menschen, die an diesem Zusammenbruch keine Schuld tragen, indem man gleichzeitig eigentlich auch sich die Chance vertut, dass das Ganze wieder ins Laufen kommt, indem man die Kaufkraft der Leute irgendwie völlig einschränkt. Egal in welchen theoretischen Background man rangeht, es inadäquate Lösungswege derzeit sucht und hier dann sicherlich jetzt eine Situation hat, dass Leute da materiell bedroht sind und aufstehen und rebellieren, aber eine Revolution würde für mich eben schon noch bedeuten, das politische System ändern zu wollen. Nicht nur kleine Korrekturen oder andere politische Maßnahmen zu erzwingen oder irgendeine Partei zum Abtreten zu bringen, sondern wirklich ein anderes politisches System aufzubauen, das eben auf mehr Gerechtigkeit, auf mehr Freiheit beruhen könnte. Und davon, glaube ich, sind wir Lichtjahre entfernt. Wie würdest du den Begriff Revolution definieren? Revolution würde ich als einen grundlegenden, also das Herbeiführen eines grundlegenden gesellschaftlichen Wandels bezeichnen oder sehen. Also es sind für mich jetzt, ob etwas eine Revolution ist oder nicht, ist jetzt für mich keine Frage der Mittel, die angewandt werden. Also es ist nicht so, dass ich, also es eine Revolution nur das ist, was, weiß ich nicht, jetzt möglichst blutig verläuft oder so. Das kommt in den Text auch ein bisschen vor, dass das dann meistens auch auf die neu aufzubauende Gesellschaft sich nicht sonderlich positiv auswirkt, wenn das schon unter sehr brutalen und undemokratischen und unterdrückerischen Methoden aufgebaut wird. Also das setzt sich dann meistens in dieser Gesellschaft, die dann entsteht, setzt sich das fort oder geht dieser Keim auf, der in der Revolution gepflanzt wird. Ja, also es kommt darauf an, eben, dass das System so verändert wird. Herrscht irgendwer oder gibt es dann wirklich eine freie Gesellschaft, in der gemeinsam Entscheidungen getroffen werden oder in der, also ja, von demokratischen, sozialistischen, anarchistischen Gesellschaftsformen, die jetzt halt in einem unterschiedlichen Ausmaß doch mehr Freiheiten bieten würden als vielleicht ein bestehendes System. Aber diesen Wandel herbeizuführen, das würde ich als Revolution betrachten. Das beinhaltet aber auch, dass Revolutionen in deiner Definition immer ein Schritt, wie du vorher gesagt hast, unter Anführungsstrichen in die richtige Richtung sind. Nach meiner Vorstellung von Revolution würde ich sagen, ja. Also zum Beispiel jetzt die islamische Revolution im Iran sehe ich also ja nach meiner Definition nicht als Revolution an, sondern als einen breit getragenen Umsturz, wo halt dann ein anderes unterdrückerisches System zur Macht gekommen ist. Revolution hat für mich schon, dass es etwas Befreiendes gewissermaßen ist, mehr oder weniger, aber hin in Richtung einer freieren Gesellschaft, einer freieren, gerechteren Gesellschaft. Gibt es ein Beispiel für eine derartige Revolution? Ja, also in die richtige Richtung gegangen sind Revolutionen, glaube ich, schon öfters. Also was ich von der großen russischen Revolution angefangen, weil ich mir denke, das ist schon in die richtige Richtung gegangen. Das ist schon mit den richtigen Zielen rangegangen worden. Es ist dann aus vielerlei Gründen, würde ich mal sagen, auch sehr schief gegangen. Ob das jetzt zum Teil der Druck von außen war, ob das die militärische Organisation nach innen war, ob das irgendwie Machtkämpfe waren, die dann auch ja sehr bald irgendwie dazu geführt haben, also Stichwort Kronstadt, in dem anarchistische Gruppen niedergemetzelt wurden, weil die halt nicht so in diese Pläne gepasst haben, wie halt die neue Struktur aufgebaut werden soll. Ob dann halt viel zu früh das verbürokratisiert wurde, ob die Revolution auf halbem Weg stehen geblieben ist, das ist jetzt alles schwer zu analysieren, glaube ich. Aber der Ansatz war, glaube ich, schon ein richtiger. Insofern würde ich das schon als Revolution betrachten, aber halt eine, die im Ansatz dann irgendwo gescheitert ist. Also jetzt ein Beispiel für eine wirklich erfolgreiche Revolution, die halt bis zu Ende gegangen und dann die große Freiheit gebracht hat, glaube ich, gibt es nicht und kann es so auch, glaube ich, nicht geben. Also es ist immer so eine quasi auch eine Abfolge so von mal bürgerlicher Revolution, sozialistischer Revolution oder anarchistischer Revolution. Es gab sicherlich auch viele Beispiele, wo freie Gesellschaften auch funktioniert haben. Also das Spanien-Beispiel, dass auf syndikalistischer Basis hier eine Gesellschaftsordnung wirklich funktioniert hat und eigentlich dann daran an Interventionen von Stalinistinnen irgendwie gescheitert ist. Es gibt viele gute Experimente, es gibt viele gute Beispiele, es gibt fatale Gescheiterte. Es hat für mich quasi so die anarchistische Utopie, die ich für sehr plausibel halte, eben auch, dass man trachten sollte, jegliche Herrschaft zu vermeiden und zu bekämpfen. Das ist für mich sehr plausibel, jetzt auch im Hinblick darauf, irgendwie zukünftige Unterdrückung auch zu vermeiden. Hat aber sicherlich auch den Vorteil, dass es irgendwie kein Beispiel gibt, wo das dann wirklich so sich auf lange Zeit bewähren konnte oder bewähren musste, dass man jetzt sagen kann, irgendwie das hat funktioniert. Oder es gibt halt kein Beispiel, irgendwie, wo das dann auch ins Gegenteil umgeschlagen ist, weil es das in der Form so noch nie gegeben hat. Insofern ist es immer schwierig, da jetzt genaue Konzepte oder so irgendwie zu haben. Und ich glaube, auch Revolutionen laufen immer anders ab, sind immer von einem anderen historischen und gesellschaftlichen Hintergrund, auf den sie abspielen, auf dem sämtliche Widersprüche neu diskutiert werden müssen. Es wird auch nie so geben, dass plötzlich das Volk als irgendeine imaginäre Gruppe plötzlich alle die gleiche Meinung haben. Es wird da immer Widersprüche geben, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und insofern wird sowas auch immer anders ausschauen, wird immer andere Ziele auch haben, wird immer einen anderen Weg nehmen und wird immer irgendwo anders hinführen. Und das finde ich ja auch irgendwie positiv, dass quasi so Gesellschaftsformen sich halt immer in einem Wandel befinden werden, wenn nur bloß die Richtung stimmt. Und das finde ich das Bedauerliche halt jetzt eben auch in Europa, dass ich da schon das Gefühl habe, dass es eben in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer zu einerseits eben repressiveren Charakter annimmt, dass es fortgesetzt wird, eben dieses Leben auf Kosten anderer Gruppen und Menschen in anderen Ländern auf den verschiedensten Ebenen durch direkte Ausbeutung, durch Ausbeutung von Ressourcen. Also denke mal, sicherlich ein großer Konflikt schließlich jetzt dann irgendwann um das Erdöl unausweichlich ist, weil um den zu verhindern, müsste jetzt in den Industrieländern schon langsam was passieren, was es nicht tut. Also ich glaube, dass da große Konflikte bevorstehen, wo es ums Überleben von vielen Leuten geht und nicht um das Ausbauen von Freiheiten, sondern ich sehe nicht sehr optimistisch in die Zukunft und glaube auch jetzt als politisch aktive Menschen hier und heute sind die ganzen letzten Jahrzehnte auch darum gegangen, irgendwie eher zu versuchen zu verhindern, dass alles nicht noch ein bisschen schlimmer wird, um zu versuchen, Bedingungen auch für Leute, die es vielleicht doch schaffen, in dieses Land hereinzuflüchten, nicht irgendwie am Mittelmeer oder an den Außengrenzen der Festung Europa zu scheitern, die dann hier sind, die hier in einem völlig rechtlosen Zustand leben, die dann ohne Rücksicht auf ihre Geschichte wieder abgeschoben werden, egal was sie in den Herkunftsländern auch erwartet. Hier zu versuchen, politisch zu intervenieren, solche Sachen zu verhindern, zu versuchen, Abschiebungen zu verhindern, zu versuchen, die Politik hier zu verändern, bessere Bedingungen zu schaffen für die Menschen. Eben wie gesagt, zu schauen, dass alles nicht ganz so schlimm ist, wie es sein könnte, wenn eine Politik, wie sie auch von Regierungsseite, also ich möchte jetzt nicht sagen, wie sie zum Beispiel eine FPÖ fordert, natürlich ja, das beobachten wir seit langem, dass eine FPÖ halt irgendwie eine sehr rechtsorientierte Politik macht, eine Politik, die ich jetzt als rassistisch bezeichnen würde, aber wo die FPÖ auch ganz richtig sagt, das, was sie zum Beispiel damals mit ihrem Volksbegehren Österreich zuerst gefordert hat, was Aufschrei was Proteste ausgelöst hat, was schöne Worte seitens der Sozialdemokratischen Partei auch hervorgerufen hat. All diese Forderungen sind jetzt umgesetzt schon und nicht unter einer blau-schwarzen Regierung, sondern unter sozialdemokratischen Regierungen, unter sozialdemokratischen Innenministern irgendwie zu einem großen Teil oder halt dann unter ÖVP-Innenministerinnen. Also das ist alles auch umgesetzt und es ist sozusagen dieser rassistische Normalzustand, dieser staatliche Rassismus auch, ist nicht Sache der FPÖ, sondern das ist eigentlich ein breit getragener Konsens unter den großen Parteien und der auf Regierungsebene eben auch da immer wieder getragen und umgesetzt wird. Und von den Medien verstärkt, von vielen Medien verstärkt wird und das einfach irgendwie ja ständigen Widerspruch erfordert. Und der ist halt eben gefragt und von einer Revolution sind wir sehr weit entfernt. Unter welchen Voraussetzungen könntest du dir eine anarchistische Gesellschaftsform umsetzbar vorstellen? Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein langer Lernprozess auch. Also ich glaube, dass gerade jetzt eine wirklich herrschaftsfreie Gesellschaft, und um diesen Anarchismusbegriff, der immer auch so mit Gewalt in Verbindung gebracht wird, oft in den Diskursen und egal von welcher Seite Terror irgendwie entsteht, kommt immer das Wort Anarchie vor. Und Anarchie bedeutet also primär eben Herrschaftsfreiheit und Gewalt ist eine sehr manifeste Herrschaftsform und insofern jetzt sicher nicht Teil einer anarchistischen Utopie, sondern bestenfalls ein Übel auf einem Weg. Aber ich kann mir eine anarchistische, eine herrschaftsfreie Gesellschaft eigentlich nur vorstellen, dass als Produkt eines gemeinsamen Lernprozesses, weil all das, diese verschiedenen Unterdrückungsformen, also die haben wir alle irgendwie auch verinnerlicht. Also das ist jetzt nicht nur die Unterdrückung jetzt durch Militär, durch Gesetze, durch Polizei, wenn irgendwelche Maßnahmen getroffen werden. Das ist dieser ganze Komplex aus Patriarchat, Kapitalismus, Rassismen etc., in dem wir alle aufgewachsen sind und die wir aufgenommen haben und die nicht einfach so abgelegt werden können. Also ich glaube, es ist ja eines der größten Hemmnisse, jetzt auch solche Unterdrückungsformen wirklich zu bekämpfen, ist diese ständige Abwehrreaktion, dass man das selbst eigentlich auch mitträgt. Und das erfordert wirklich lange Prozesse, um das zu ändern, um das abzubauen. Das klingt jetzt, also während ich es sage, irgendwie bin ich jetzt völlig unzufrieden damit, weil das schiebt das Ganze jetzt auf eine irrsinnig lange Bank hinaus, was es auch nicht sein soll. Also Gesellschaftsveränderung soll jetzt nicht etwas sein, was irgendwie auf Jahrhundertdimensionen zu sehen ist und damit könnte man jetzt irgendwie wunderbar sämtliche Ungleichheiten zementieren und sagen, ja, das geht nicht so schnell, das dauert und so weiter und damit legitimiert man irgendwie Unterdrückung von Migrantinnen, von all diesen Opfern dieses Konglomerats, Kapitalismus, Patriarchat, Rassismen und etc. Langer gemeinsamer Lernvorgang klingt jetzt mehr nach Evolution, denn nach Revolution. Ja, es muss, glaube ich, irgendwie zusammenspielen. Also man kann nicht eben nur einfach darauf warten, dass sich halt das alles irgendwie ändert. Ich denke mal, mit jedem Projekt, mit jedem Stück Freiraum, den man versucht zu schaffen, in jedem Stück, wo man versucht, irgendwie eine Utopie schon jetzt zu leben, trägt man irgendwie so zu dieser evolutionären Veränderung bei. Aber gleichzeitig besteht selbstverständlich auch diese Gesellschaft mit all ihren Mechanismen und Apparaten auch weiter und versucht, sich ja auch irgendwie zu verfestigen und zu verteidigen. Und irgendwo kommt dann schon der Punkt, wo es eben auch auf eine Art Konfrontation hinausläuft. Und das kann aber auch auf ganz unterschiedliche Art und Weisen geschehen. Ebenso wie ich auch zuerst gesagt habe, sowas, eine Revolution oder auch eine Protestbewegung, wenn sie ausbricht, dann kommt das meistens irgendwie überraschend. Und ich glaube, so etwas, so eine Initialzündung irgendwie, ohne die kommt man auch irgendwie nicht aus. so wie vor 2 Jahren die Studierenden irgendwie plötzlich irgendwo der Kragen geplatzt ist und sie gesagt haben, so, jetzt besetzen wir die Hörsäle, jetzt machen wir das ganze Bildungssystem neu, jetzt lassen wir uns das nicht mehr gefallen, jetzt gehen wir auf die Straßen, jetzt besetzen wir, jetzt blockieren wir, jetzt versuchen wir, diese Politik zu verändern. Solche Sachen sind, glaube ich, schon notwendig. Also, und das war jetzt halt weit von einer Revolution entfernt, aber das wäre so ein kleines Steinchen hin auch zu einer Revolution, ein Teil davon, sich einfach Sachen auch nicht gefallen zu lassen. Im Jahr 2000 die Bewegung gegen Schwarz-Blau auch weit von einer Revolution entfernt, aber doch irgendwie zu sagen, so, jetzt hat dieses Regierungssystem ein Ausmaß angenommen, das wollen wir nicht mehr akzeptieren, dagegen wollen wir was tun. Es ist nicht einmal dazu gekommen, dass, was gewünscht wurde, dass man damit irgendwie diese Regierung zum Rücktritt bewegt. Aber es ist, glaube ich, auch, ich glaube, die Regierung konnte nicht so agieren, wie sie es wollte, aufgrund der Proteste sowohl in Österreich zusammen mit den Protesten aus dem Ausland. Es wurde eine Situation geschaffen, die schon Druck auch auf die Regierung ausgeübt hat. Wie gesagt, weit von einer Revolution entfernt, aber schon ein gemeinsames Handeln auf ein Ziel hin. Und das wäre, glaube ich, schon halt eben notwendig, auch um ein System zu stürzen, weil es geht, glaube ich, nicht nur alleine halt eben die Utopien im kleinen Rahmen zu verwirklichen. Dann lebt man zwar glücklich und zufrieden in einer Kommune, sage ich mal, irgendwie schön isoliert von der Welt rundherum, während aber im großen globalen Maßstab Unterdrückung, Ausbeutung, Zerstörung der Ressourcen fortgeht und das funktioniert auch nicht. Also es ist schon damit verbunden, irgendwie das bestehende Herrschafts- und Unterdrückungssystem dann auch zu stoppen, zu bremsen. Wie gesagt, das muss in meiner Vorstellung so überhaupt nicht auf eine gewalttätige Auseinandersetzung hinauslaufen. Das wird wahrscheinlich der Staat mit seinen Gewaltapparaten zwar versuchen zu machen, also weil der einfach auch die Waffen hat, sich dagegen zu wehren, und das ist ein großes Problem. Aber ich glaube nicht an die Revolution der bewaffneten Barrikadenkämpfe. Ich glaube, das ist auch eine vielbeschworene, romantisierte Gewaltmythos, der weder erstrebenswert noch praktikabel ist. Friedel war, wie aus dem Text auch ein bisschen hervorgeht, Demokratieskeptiker. Wie ist es dir damit gegangen? Die Demokratie in ihrem jetzigen Ausmaß bietet sehr wenig Möglichkeiten, wirklich mitzugestalten. Also es ist vor jeder Nationalratswahl beispielsweise eigentlich relativ klar, wie es weitergehen wird. Die wirklichen Entscheidungen werden dann getroffen in Koalitionsverhandlungen, wo dann die Mehrheitsverhältnisse festgelegt werden. Also das, ob jetzt da ein paar Abgeordnete mehr oder da ein paar Abgeordnete weniger sind, ist relativ unbedeutend für das, was dann letzten Endes rauskommt. Auf der anderen Seite jetzt hier Utopien, die mal so entstanden sind, verschiedene Formen direkter Demokratie, würden mir derzeit eigentlich auch eher Angst bereiten, als irgendwie, dass ich das jetzt eben als eine Möglichkeit einer Demokratisierung sehen würde, weil gerade Instrumente der direkten Demokratie immer mehr auch jetzt von den Parteien auch dazu genutzt werden, um Zustimmung sich zu verschaffen zu Programmen, die sie verfolgen, ob das jetzt eben ganz einfach Volksbegehren sind, die von Parteien initiiert werden. Ich habe zuerst angesprochen, irgendwie das Österreich zuerst Volksbegehren der FPÖ, indem sie sich halt Unterstützung für ihre eigene rassistische Politik sammeln wollten. Das in den verschiedensten Bereichen wird das immer wieder gemacht. Eine Volksabstimmung jetzt beispielsweise dann zu machen, ähnlich wie es in der Schweiz passiert ist, über jetzt Rechte von Migrantinnen oder von Asylwerberinnen, dass eine Mehrheit jetzt über die Rechte von Minderheiten entscheidet, das ist also eine sehr angsteinflößende Vorstellung eigentlich, also weil hier genau das passiert, dass eben zuerst so dieses Ungerechtigkeitsgefühl erzeugt wird, dass Ängste geschürt werden und dass dann halt ja, sich die Mehrheiten beschafft werden, um anderen Leuten die Existenz zu entziehen. Und eher angsteinflößende Vorstellungen, die damit verbunden sind. Und ich glaube, dass politisches Agieren jetzt auch von unten und Widerstand gegen sowas zu erzeugen, dass das irgendwie auf anderen Strukturen passieren muss, dass das eben dieses Zusammenspiel ist des Versuchs, in Politik einzugreifen, Versuch, verschiedene Sachen zu verhindern und gleichzeitig auch versuchen, in diese großen Diskurse, die da geführt werden, einzugreifen und die Perspektive der von Rassismus Betroffenen da auch irgendwie reinzubringen. Also nicht zuzulassen, dass darüber nur in Zahlen gesprochen wird, nicht zuzulassen, dass Migrantinnen und Kriminelle irgendwie gleichgesetzt werden beispielsweise, sondern dass das eben auch die damit verbundenen Schicksale spürbar werden, auch für die Leute. Ja, also die Perspektiven in den Diskursen einfach auch zu verändern. Das sind halt so dieses Maßnahmenbündel, dass das gemacht werden müsste. Es ist einer der klügsten Aussagen, die je ein österreichischer Bundeskanzler gemacht hat, war diese Aussage, die immer wiederkehrende von Bundeskanzler Sinowatz. Das ist alles sehr kompliziert. Besser kann man Politik nicht auf den Punkt bringen. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Zu Gast war diesmal Gerhard Kettler. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 11. August 2011, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.